Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir uns näher angeschaut, die Auswanderung der Araber damals in Richtung Medina. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was ein möglicher Grund gewesen sein könnte, warum Menschen überhaupt damals in das Gebiet von Medina hingezogen sind. Weil das ist alles Wüste und Steinwüste und Sandwüste und ist keine Ortschaft, warum man unbedingt dahin gehen sollte, es sei denn, es gibt einen Grund. Und einer der Gründe war, wie gesagt, die Fruchtbarkeit dieses Landes. Und wir haben lange gesprochen über den Damm, der damals gebrochen ist und warum die Menschen dorthin geflohen sind oder ausgewandert sind. Die Muslime sind nach und nach dann von Mekka nach Medina ausgewandert. Immer ein paar Menschen, immer ein paar Personen sind zusammen ausgewandert. Diese Hijra ist dann hat so lange angedauert, bis sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mit der Befreiung von Mekka gestoppt worden ist. Und diese Hijra, liebe Geschwister, war so wichtig, dass Umar radiallahu ta'ala anhu später das Datum hat zählen lassen, angefangen hat zu zählen lassen, ab diesem Zeitpunkt. Das heißt, die islamische Zeitrechnung hat angefangen mit dem Jahr 0, ab dem Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist. Und was die Sahaba gemacht haben, radiallahu ta'ala anhum, ist natürlich eine Sache, die niemals jemand ihnen genauso nachmachen werden kann. Sie haben ihre Heimat, ihr Vermögen, ihre Familien und alles, was sie kannten, unterlassen, alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Als sozusagen also sie haben dem Aufruf des Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Die Quraysh haben natürlich die Leute, die einzeln ausgewandert sind, immer versucht zu attackieren und versucht, sie von der Auswanderung abzuhalten. Zu ihnen gehörte Suhaib al-Rumi, radiallahu ta'ala anhu. Sie haben ihm vorgeworfen, er habe Vermögen zu Unrecht angesammelt, weil er kam nach Mekka, also vor dem Islam, kam er nach Mekka mit nichts. Und als er jetzt von Mekka nach Medina auswanderte, hat er plötzlich viel gehabt. Und sie haben ihm unrechterweise vorgeworfen, dass er dieses Geld irgendwie sich unter den Nagel gerissen hat. Da hat er nicht lange gezögert, hat er gesagt, wisst ihr was, behaltet das und lasst mich gehen. Könnt ihr dann ruhig behalten, Hauptsache lasst mich gehen. Weil ich möchte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen und möchte meine Religion ausüben und dann dieses Vermögen, wenn das euch glücklich macht, behaltet es. Als der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Suhaib empfangen hat und Suhaib gesehen hat, hat er zu ihm gesagt, dein Handel war erfolgreich. Dein Handel war erfolgreich. Und das heißt, er hat sein Geld ausgegeben, alles, damit er Hijra machen kann. Darin befindet sich auch ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war damals noch in Quba, wenn ich mich richtig entsinne. Quba ist heutzutage Teil von Medina. Und Suhaib war in Mekka. Und als Suhaib kam und er ihn gesehen hat, hat er gesagt, dein Handel war erfolgreich. Wer hat ihm das mitgeteilt? Ja. Auch Abu Salama, radiallahu ta'ala anhu, wurde abgehalten, davon auszuwandern mit seiner Ehefrau und mit seinem Sohn. Das war ihm vollkommen egal. Sie haben ihm gesagt, entweder gehst du alleine oder du bleibst. Aber mit Familie und Kinder? Nö. Darfst du nicht. Und dann hat er gesagt, kein Problem. Dann lasse ich eben meine Familie und meine Kinder alleine und ich gehe alleine. Und dann ist er, radiallahu ta'ala, alleine ausgewandert. Und seine Ehefrau, sie ist, circa ein Jahr lang hat sie jeden Tag bis zum Abend geweint und diesen Schmerz in sich getragen, dass ihr Ehemann alleine ausgewandert ist. Bis sie nach einem Jahr die Möglichkeit bekommen hat, auszuwandern und ihrem Ehemann nachzukommen. Deswegen, liebe Geschwister, die Hijra war keine einfache Sache. Und was heutzutage manche Leute machen an Hijra, im Sinne von, dass sie ihre Ortschaft verlassen, um in ein muslimisches Land zu gehen, ist sicherlich eine großartige Tat, aber unvergleichbar mit dem, was die Sahaba radiallahu ta'ala anhum geleistet haben. Also heutzutage findest du Leute, die immer wieder in ihre Heimat zurückgehen wollen, aber das ist nicht so ein Prozess wie hier bei den Sahaba. Bei unser einer, das ist ein Prozess. Er sagt sich, ja, ich muss erst einmal mich vorbereiten auf die Sache. Er sagt, ich kann doch nicht in meine Heimat gehen, dort habe ich nichts. Ich muss erstmal dort was aufbauen. Ich muss erstmal dort eine Arbeit finden. Ich muss erstmal. Aber das ist nicht das, was die Sahaba gemacht haben. Also wenn es wirklich darauf ankommt, entweder deine Religion leidet darunter oder Dunya, da gibt es keine Diskussion, wenn du ein gesundes Herz hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihren Iman geprüft. Und man kann nur die höchsten Stufen erreichen bei Allah, wenn man im Iman geprüft wird. Und deswegen wird dein, deswegen wirst du nur die Rangstufen erreichen von den Sahaba radiallahu ta'ala anhum, wenn du genauso geprüft würdest wie sie. Aber du wirst nicht so geprüft wie sie. Auch die Prüfung ist ein Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist eine Art Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Alhamdulillah, Allah prüft einen nur, wenn er weiß, dass man diese Prüfung auch bestehen kann. Was wäre eine Katastrophe für uns, wenn Allah uns prüfen würde mit Dingen. Es gibt für jeden von uns, gibt es Prüfungen, die wirst du niemals bestehen. Du denkst jetzt, Alhamdulillah, ich bin tapfer und weiß nicht was. Wenn das kommt, ich werde das niemals machen. Aber wenn du in die Situation kommst, kann es sein, dass du ganz anders handelst, als du gedacht hast. All dies, liebe Geschwister, ist das Ergebnis der Erziehung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat sie so erzogen, dass sie, wenn Allahs Anordnung kommt, sofort sagen sie, wir hören und gehorchen. Sami'na wa ata'na. Und er hat sie so erzogen, dass sie alles akzeptieren und annehmen, wenn Allah etwas sagt oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat sie erzogen dafür, dass sie einen ganzen islamischen Staat aufbauen werden. Aber diesen islamischen Staat haben sie nicht gebaut im Sinne von, dass sie Straßen und Häuser und Gerichtsgebäude und Amtsgericht und weiß ich was, sondern die haben das islamische Staat, den islamischen Staat haben sie in ihren Herzen aufgebaut. Denn wie man sagt, wenn die Muslime den islamischen Staat in ihren eigenen Herzen aufbauen, dann Allah wird dafür sorgen, dass er auch wirklich kommen wird. Ja. Im Gegensatz zu manchen Menschen, die denken, wir müssen das unbedingt jetzt mit eigenen Händen machen, damit das Ganze passiert. Nein, wenn die Menschen noch nicht bereit dazu sind, macht das Ganze keinen Sinn. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch nicht in Mekka den islamischen Staat ausgerufen. Dann wäre er einfach getötet worden. Der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, hat bestimmt, wo die Muslime auswandern sollen. Das heißt, es war nicht eine Sache von, dass die Sahaba saßen mit dem Propheten und haben sich überlegt, wohin sollen wir gehen? Wir können in Mekka nicht bleiben. Was hältst du von der Stadt? Nein. Sondern Medina ist eine Ortschaft, die ausgewählt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das macht sie so besonders. Es ist was anderes, ob ein Mensch eine Stadt wählt oder ob Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der den Ort der Hijra gewählt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَبَتَيْنَ. Er sagte, ich habe die Stadt gesehen, zu der ihr auswandern werdet. Gesehen, gemeint ist ein Traum. Er sagte, es ist eine Ortschaft, eine fruchtbare Ortschaft, mit vielen Palmen zwischen zwei Lavagebieten. Ja, weil dort in Mekka, in Medina, gibt es zwei Gebiete, nennt man Harra. Harra und zwei berühmte Gebiete. Und das ist ein Gebiet mit schwarzem Gestein. Offensichtlich sind es Lava. So habe ich gesagt, Lava. Ursprünglich. Rabenschwarz, wenn du es siehst von oben. Rabenschwarzes Gebiet. Hadith über Bukhari und bei Muslim überliefert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, war der Letzte, wie wir schon darüber gesprochen haben, der ausgewandert ist, oder einer der Letzten, mit Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Aisha, sie sagte, Sie erzählt uns, dass Abu Bakr vorher auswandern wollte. Er wollte eigentlich schon längst weggehen aus Mekka, aber er durfte nicht. Oder besser gesagt, der Prophet hat ihm gesagt, warte ab ein bisschen. Aisha radiallahu ta'ala sagte, Abu Bakr hat sich vorbereitet für die Reise nach Medina. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, gesagt, Moment, ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir auch erlauben wird, auszuwandern. Es war ein Hinweis darauf, dass er hofft, mit Abu Bakr zusammen auszuwandern. Deswegen hat er zu ihm gesagt, warte ein bisschen ab, in der Hoffnung, dass Allah mir auch erlauben wird, auszuwandern. Als Allah dann ihm ausgewandert hat, seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam ausgewandert hat, hat er dies niemandem mitgeteilt, außer Ali, Abu Bakr und seiner Familie. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Natürlich die Götzendiener, das war für sie eine Katastrophe, das hat sie gezürnt, das heißt, es hat sie zornig gemacht, dass die Muslime jetzt angefangen haben, da auszuwandern. Ja? Warum? Weil diese Auswanderung, liebe Geschwister, die war das war sozusagen für die Götzendiener, sie hatten dann keine Möglichkeit mehr, die Muslime irgendwie anzugreifen. Weil solange sie in Mekka waren, konnten sie sie quälen und sie unterdrücken und sie ausbeuten, wie sie wollten. Aber sobald sie weg sind, sind sie weg. Vielleicht kommen sie eines Tages mit viel größerer Kraft zurück, was ja auch passiert ist dann. Das heißt, genau das war das Problem. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt, und als وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا sinngemäß, und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich einen Plan schmiedeten, und sie haben eben versucht, sinngemäß in der Ayah heißt es, liuth bituk, damit du eben bleibst, in Mekka bleibst, damit du nicht weggehst, au yaqtuluk, oder damit sie dich töten, au yukhrijuk, oder damit sie dich vertreiben. Ja? Und dann sagte Allah, sie schmiedeten einen Plan, aber Allah schmiedete auch seinen Plan, und Allah ist der beste Planschmied. Subhanahu wa ta'ala. Surat al-Anfal, Ayah 30. Die beiden sind natürlich, wie wir wissen, ausgewandert und die Geschichte in der Höhle ist bekannt. Und das Entscheidende ist wirklich, Abu Bakr radiallahu anhu hatte Angst, dass die Mushrikin ihn sehen und den Propheten in dieser Höhle. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte diesen Satz, der eine Beruhigung für jedes gläubige Herz ist und eine Beruhigung ist für jeden Menschen, der etwas macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er keine Angst haben braucht. Allah subhanahu wa ta'ala ist nämlich mit denjenigen Menschen, die für ihn sind. Jeder Mensch, der etwas macht für den Islam und für Allah azza wa jal, Allah unterstützt ihn. Und er braucht keine Angst haben, dass er alleine sein wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in dieser Situation, die waren 1-2 Meter neben ihnen. Ja, und trotzdem haben sie nicht entdeckt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Anschluss, مَا ظَنُّكَ بِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. Das heißt, Abu Bakr, was hältst du von zwei, was denkst du über zwei, deren dritter Allah ist? Wir sind nur zwei, aber Allah ist mit uns. Also brauchst du dir keine Sorgen machen. Und das hat natürlich auch, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch die Ruhe hinabgesandt, As-Sakina. Manche Gelehrte sagen auch das Herz von Abu Bakr, weil der Prophet das nicht braucht. Sallallahu alaihi wa sallam. Und andere Gelehrte sagen, dass auch das Herz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam als eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, weil er auch ein Mensch ist, wie jeder andere Mensch auch ein Mensch ist. Das heißt, diejenigen Herzen, liebe Geschwister, die verbunden sind mit Allah und die Ziele haben, den Islam voranzubringen, das sind Herzen, liebe Geschwister, die keine Angst haben brauchen und die keine Sorgen sich machen brauchen, denn Allah azza wa jal wird denjenigen Menschen unterstützen, der ihm zum Sieg verhilft, der seiner Religion zum Sieg verhilft. Die meisten Sahaba, die imstande waren, auszuwandern, waren schon ausgewandert, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausgewandert ist. Und nach sind immer wieder Ayat vom Koran al-Karim hinabgesandt, die Muslime anspornen sollten, auszuwandern. Denn der neue islamische Staat in Medina, brauchte dringend Leute, die ihn unterstützen. Er brauchte dringend Leute, die da hingehen und auch die Muslime dort repräsentieren und dort den Islam voranbringen. Und in Medina, damals hieß es ja noch Yathrib, waren nämlich Götzendiener und die meisten waren Götzendiener, die meisten waren Juden dort. Und später kamen dann natürlich auch die Heuchler hinzu, sobald die Muslime dann dort waren. Weil bevor die Muslime dort kamen, gab es keine Heuchler natürlich. Warum sollte jemand dort heuchen? Und auch die ganzen arabischen Stämme außerhalb, also um Medina herum, all sie waren eine Gefahr für die Muslime in Medina. Deswegen war es sehr wichtig, dass dort immer mehr Muslime hinkommen, damit die Muslime dort gefestigt sind, der islamische Staat dort auf festen Füßen steht. Allah Azza wa Jal hat die Muslime angespornt, auszuwandern. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, dass jemand, der Surah Al-Nisa, Vers 100, Seite 94, dass jemand, der auf Allahs Weg auswandert, der braucht sich keine Sorgen machen über seinen Rizq. Denn Allah Azza wa Jal wird sich um ihn kümmern. Und Allah Azza wa Jal sagte auch, und wer aus seinem Haus auswandert, sinngemäß und nicht ankommt, sondern er ist nur losgezogen mit dieser Absicht und er stirbt unterwegs, so fällt ihm schon Allahs Belohnung, so fällt ihm schon die Belohnung Allahs zu. Und das ist ein schöner Hinweis darauf, dass jeder Mensch, wenn er etwas Gutes machen kann, er soll es machen. Er soll damit anfangen, denn auch wenn er nicht damit fertig wird, er bekommt trotzdem Belohnung dafür. Ja? Und deswegen, das ist eine sehr schöne Ayah gerade für diejenigen Menschen, die großen Eifer haben, die großes Vorhaben in ihrem Leben. Fang die Sachen an, auch wenn du stirbst und die Sache wird nicht fertig, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür belohnen, weil du damit begonnen hast. Deswegen gibt es auch eine Überlieferung des Propheten, das sinngemäß, selbst wenn du einen Samen, nicht Samen, wenn du einen kleinen Palme in der Hand hast. Eine kleine Palme. Wie ein Abstecker, wie nennt man das? Abstecker. Ne? In der Hand hast und du willst ihn in den Boden einpflanzen, damit daraus eine Palme wird. Und in diesem Moment bekommst du mit, dass der Tag der Auferstehung beginnt. Oder anders ausgedrückt, der Dunya ist fertig. Das heißt, ins Horn wird geblasen. In diesem Moment, wenn du noch die Möglichkeit hättest, und du hast es nicht, kannst du nicht, sobald ins Horn geblasen wird, fertig. Jemand, der gerade essen wollte, der kann seine Hand nicht mehr zu seinem Mund führen. Geht nicht mehr. In diesem Moment ist alles vorbei. Aber der Prophet sagte, selbst wenn du imstande wärst, in diesem Moment, diese Pflanze in den Boden zu sehen, mach es. Mach es. Ich meine, obwohl davon wird kein Mensch mehr essen. Die Pflanze wird nicht groß werden. Kein Tier wird mehr davon profitieren. Aber es geht um die Tat. Die Tat ist wertvoll. Und die Tat, du hast sie gemacht für Allah. Damit wir die Sache mit Ikhlas richtig verstehen. Was hat denn Allah subhanahu wa ta'ala davon, dass du jemandem etwas zu essen gibst? Nichts. Also kann es nicht darum gehen, dass du jemandem etwas zu essen gibst durch deine gute Tat. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala geht es darum, dass du die Sache machst für ihn. Und wenn du die Sache machst für ihn, dann spielt es gar keine Rolle mehr, ob die Sache ganz zu Ende gebracht worden konnte oder nicht. Versteht ihr? Wenn du es einpflanzt, die Tat war schon für Allah, fertig. Also spielt es keine Rolle mehr, ob daraus noch eine große Sache resultiert oder nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war ungefähr 53 Jahre alt, alaihi salatu wassalam, und Abu Bakr 51 Jahre alt, als sie ausgewandert sind. Und in diesem Alter solche Reisestrapazen durchzumachen durch die Wüste, circa mindestens 2 Wochen lang, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, ist sicherlich keine einfache Angelegenheit. Aber wie gesagt, jemand, der große Ziele hat, für ihn fällt das alles, für ihn ist das alles gar nichts. Allah subhanahu wa ta'ala hat weitere Ayat abgesandt, wie gut es ist auszuwandern. Er sagte, und diejenigen, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, und diejenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا, und dann getötet worden sind oder gestorben sind, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. Allah wird ihnen eine schöne Versorgung geben. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Damit du nicht denkst, schöne Versorgung ist relativ. Nein, Allah ist der beste Versorger. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar geschworen, dass er subhanahu wa ta'ala den Leuten, die auf seinem Weg sterben, jemand, der für Allah etwas tut und stirbt auf seinem Weg, er bekommt die schönste Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Umgekehrt hat Allah azza wa jalla angedroht, diejenigen Menschen, die zurückgeblieben sind und nicht auswandern, obwohl sie dazu imstande sind. Allah sagte zu über sie, wahrlich, diejenigen, die von den Engeln abberufen werden, während sie sich selbst Unrecht zufügen, zu ihnen wird gesagt werden, das heißt, zu ihnen sagen die Engel, worin befandet ihr euch? Worin befandet ihr euch? Das heißt, hier geht es um Menschen, die sich selbst Unrecht zufügen, weil sie nicht ausgewandert sind. Die Engel fragen sie, worin befandet ihr euch? Was heißt, was ist euer Grund? Was ist euer Argument, dass ihr gestorben seid, während ihr sündigt? Dann sagten sie, kunna mustad'afina fil ard, wir waren unterdrückt im Lande. Dann sagten die Engel zu ihnen, um ihnen zu zeigen, dass dieses Argument nicht so stark ist, besser gesagt gar nichts wert ist. Also sie sagen dann zu ihnen, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, war denn Allahs Erde nicht weit genug, sodass ihr hättet auswandern können? Wer hat euch denn gesagt, es gibt nur Mekka auf der Welt? Geht doch woanders hin. Oder hattet ihr Angst, sinngemäß hattet ihr etwa Angst, ihr werdet verhungern, wenn ihr woanders hingeht für Allah subhanahu wa ta'ala? Darauf antworten sie nicht. Darauf haben sie kein Argument. Allah sagte, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Das sind diejenigen, deren Aufenthaltsort die Hölle sein wird, und wie übel ist ihr Zufluchtsort. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, außer die Unterdrückten von den Männern und Frauen und Kindern. Das heißt, gemeint ist die Schwachen, diejenigen, die nicht imstande sind, dazu auszuwandern. Wie Leute wie Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, um seine Mutter. Manche Leute sind zu spät ausgewandert, aufgrund ihrer Familie. Das heißt, ihre Familie hat sie davon abgehalten. Was heißt das? Das heißt, sie wollten eigentlich auswandern nach Mekka, nach Medina, aber die Ehefrau hat gesagt, du kannst uns doch nicht allein lassen. Wo gehen wir denn hin? Dort haben wir kein Zuhause. Dort haben wir nichts zu essen. Dort kennen wir niemanden. Bleiben wir lieber hier. Und die Kinder sagen das Gleiche und weiß nicht was. Und im Endeffekt sind sie dann doch geblieben. Über solche Menschen sagte Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْذَرُهُمْ. O die ihr glaubt, o ihr gläubigen Menschen, manche eurer Ehefrauen und Ehemänner, also Azwaj kann Ehemann, Ehefrau, bitte. Manche eurer Ehepartner und eurer Kinder sind euer Feind. Deswegen seht euch vor ihnen vor. Insofern, liebe Geschwister, ist hier gemeint, also prinzipiell war gemeint, weil sie sie vom Auswandern abgehalten haben. Ja? Das heißt, und wir lernen daraus prinzipiell, dass jeder Mensch, der dich abhalten will vor einer Sache, die Allah zu dir zur Pflicht gemacht hat, egal was es ist, und du siehst, dass Familienangehörige die Ersten sind, die dich versuchen davon abzuhalten, dann weißt du, das ist ein Feind für dich. Der Mensch ist nicht gut für dich. Der Mensch ist schlecht für dich. Auch wenn du ihn noch so sehr magst, aber Allahs Liebe oder die Liebe zu Allah muss über allem anderen liegen. Abdullah ibn Abbas sagte, ich lese kurz auf Arabisch, هَؤُلَاء رِجَال أَسْلَمُ مِنْ مَكَّةِ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية. Unglaublich. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagte, das ist die Überlieferung bei Tirmidhi, es geht hier um Männer, die den Islam in Mekka angenommen haben. Als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen wollten, auswandern wollten, haben ihre Ehefrauen und Kinder sie davon abgehalten, sie nicht gelassen, dass sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehen. Als sie dann später, also zu spät gegangen sind, als sie dann später zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, haben sie gesehen, dass die Leute, die dort waren, die waren alle schon gelehrt in der Religion. Die waren schon Jahre zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Monate, Wochen, faqahu fi din, das heißt, die kannten ihre Religion schon viel besser. Und wir waren vollkommen unwissend noch. Als sie dann die Leute gesehen haben, dass sie ihre Religion viel besser kennen als sie selbst, hatten sie vorgehabt, ihre eigene Familie zu bestrafen, sagte Ibn Abbas. Und dann hat Allah diese Ayah herabgesandt. Aus diesem wird klar, dass natürlich, dass die Hijra für die Sahaba damals eine Pflicht war, für jeden Menschen, der dazu imstande war, um diesen islamischen Staat zu verteidigen, bis nachher die Sache gestoppt worden ist, als Makkah befreit wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Bukhari überliefert es, gesagt hat: Al-ana naghzuhum wa la yaghzuna. Ab jetzt greifen wir sie an und sie greifen uns nicht mehr an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ab dem heutigen Tag, sinngemäß, gibt es keine Hijra mehr. Gemeint ist von Makkah nach Medina. Ansonsten, die prinzipielle Hijra gibt es natürlich noch immer. Weil es ja darum geht, dass man seine Religion ausüben kann. Noch ein, zwei letzte Sätze. Die Auswanderung nach Medina hatte zum Ergebnis oder hatte als Ergebnis, dass jetzt viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Gruppen zusammengekommen sind. Also kann ich mir vorstellen, also wie man heutzutage sagen würde, Menschen aus verschiedenen Stämmen oder Nationalitäten, alle auf einen Haufen zusammen. Was sie alle miteinander verbunden hat, war der Iman. Und deswegen war die islamische Gesellschaft dort so stark. Weil es gab keine andere Sache, die sie verbunden hat, außer dem Islam. Und es gäbe keine andere Möglichkeit, deinen Bruder sozusagen mit ihm eine Freundschaftsbasis aufzubauen, außer durch den Islam. Jeder hat ganz andere Hintergründe. Die sprechen teilweise andere Dialekte, haben andere Vorstellungen vom Leben. Aber was sie zusammengehalten hat, war der Islam. Und deswegen war die Gesellschaft in Medina dreigeteilt, was man auch aus den Gesetzen, die damals aufgeschrieben worden sind, entnehmen kann. Es gab drei Gruppen von Menschen. Einmal die Mu'minun, die Gläubigen, und dann einmal die Juden und als drittes die Heuchler. Die drei Gruppen gab es wesentlich in der Gesellschaft von Mekka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.